Show Nachtschwärmer. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Der volle Kult. This year's remix. Got some phonics. I got electronic beats. I got your pop music with the future flow. So I'm wondering, even if the sky is falling down. Schwärmer, hier geht's wieder ins Wochenende. Und mein Freund, wie wär's, wenn du mal hier dich bekannt machst? Das ist meine Frau, das sind meine Kinder und ich verkaufe Damenschuhe. Das wissen wir schon. Los, beginning der Party, Al. Im Namen aller Bandys auf der ganzen Welt erkläre ich diese Party als für das Volk geöffnet. Genau. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. All right, bring on the dance, you fucker. Don't you say it. Ja, wir haben Wir haben Faschingszeit. Und da geht's richtig ab hier. Everyone can enjoy. My friend's got a bitch. My friend's got a bitch. My friend's got a bitch. My friend's got a bitch. My friend's got a bitch. My friend's got a bitch. My friend's got a bitch. My friend's got a bitch. My friend's got a bitch. My friend's got a bitch. My friend's got a bitch. Let's go. My friend's got a bitch. My friend's got a Das ist der angesagteste Mann zur Zeit. David Guetta, hier ein Spezialremix. Uhr. Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Showdown. Anschnallen, Leute. Macht euch auf was gefasst. Das ist ist der totale Abschuss. Hier gibt's alles, was das Herz begehrt. Das ist nicht Scooter, das ist Mickey Krause. Und hier geht's powermäßig ins Wochenende. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I have. Jetzt kommt unser erstes Gewinnspiel. Los geht's. Und zwar ist es das Internet-Gewinnspiel. Zwei Interpreten werden gesucht. Es sind mehrere drin, aber nur zwei brauchen wir. Schreibt bitte an studio@hitradio-ohr.de. Und es lohnt sich. Ein ganz heiße Mix-CD gibt es gewinnen zur Wahl. Entweder House oder Black.

die Radio Nummer 1 in Germany. Kisha. Tick-Tack. Nachtschwärmer. Das ist die heißeste Platte zur Zeit. Was sagt ihr dazu? Kelly, was meinst du dazu? Hä? Ist das eine Platte? Für dich nenne ich Schwangere. Ja, genau. Oh, unser Kelly. Nachtschwärmer, das ist ja unsere Sorgenkind, die Kelly. Hä? Kelly, komm, sag mal was. Gut, ich bin natürlich sehr intelligent, aber ich möchte die Erklärung abgeben, dass Verstand und ordentliche Titten Hand in Hand gehen sollten, um uns alle voller Zuversicht ins 19. Jahrhundert zu führen. Genau, so ist es, Kelly. Hier geht's ins Faschingswochenende. This is something new, the Casper Slide Part 2, featuring the Platinum Band, and this time, we're gonna get funky. Funky. Funky. Funky. Everybody clap your hands. Clap your hands. Hallo Nachtschwärmer. Herzlich willkommen am Freitag. Das ist meine vierte Sendung. und ich freue mich, wenn immer mehr dazukommen. Apropos dazukommen, schreibt mir doch mal, wo überall hier, wo ihr überall zuhört. Ja, und dann noch ein kleiner Hinweis. Ihr müsst, wenn ihr über den PC hört, da braucht ihr unbedingt eine starke Anlage. Das ist Pflicht nach Schwärmer. Da müsst ihr euch unbedingt ein Bass-System kaufen, dass das richtig volle Kanne rüberkommt. Sonst hört ihr das nicht richtig. One half. Right foot now. Left foot now, y'all. Reverse. Slide to the left. Reverse. Reverse. Reverse. Reverse. Lust auf Ekstase. Freitag 3. Hit, Hit, Hit Radio A. Oh, einfach näher dran. Final Countdown, Nachtschwärmer Spezialremix. Und übrigens, der Gewinner vom Internetgewinnspiel ist der Alexander Geisdörfer aus La. John Kingston und Corona hat er gehört. Und er schreibt, er ist gerade als Pizzafahrer unterwegs. Hallo! Und ein Beifall für ihn! Super! Ein affengeiles Programm. Hi! Jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. One, two, three. Hey Leute, macht die Leitung frei. Und schon kommt das nächste Gewinnspiel. Yeah, let's go way back and play back. Das ist jetzt unser Internet-Gewinnspiel. Unser Telefon-Gewinnspiel. Wir suchen wieder fünf in der Breite. 0781 504 3311, bitte. I love you. Das ist unser Telefongewinnspiel nach Jürgen. Richtig faschingsmäßig angehaucht. Und wenn ihr 500 Breten habt, bitte ruft an. 0781 504 3311. Und es gibt, wie gesagt, eine heiße Mix-CD zu gewinnen, die bekommt ihr sonst nirgends. Gewinnspiel Nachtschwärmer. Und wir suchen 500 Breten. We'll be right back.

Sonatra mal. Da haben wir ja die Leitungen wieder geglüht. Und ich bin in Bayern gelandet, in Pfaffenhofen. Hallo Mike, grüß dich. Ja, hallo, Charlie. Und du hörst uns über Internet? Über Internet. Und wie kommt Lautstärke? Super, wie kommt's an? Gute Qualität? Jawohl, also wirklich saugute Qualität. Ganz toll. Die klopfen schon mit dem Schupper nach unten von oben und überall reicht. Super. So, jetzt lass mal 500 Bretten bitte hören. Luna. Ja. Wickfield. Ja. Bellini. Ja. Andreas Martin. Ja. Wenkerwold. Ja! Super, danke dir. Ja. Tschüss nach Bayern. Hallo, hallo Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich. Du Arsch. Uhr am Freitagabend und hier geht's ganz stark ins Wochenende, Nachtschwärmer. Jetzt gehen wir mal ein paar Orte durch, die hier freundlicherweise uns gemailt haben. Wir haben Mails aus Bayern, Pfaffenhofen, das hat man ja gerade, Bischweier, das ist bei Rastatt, aus Spanien, Herbolzheim, Ettenheim, Aachen, Karlsruhe, Offenburg, Rheinstetten, Antwerpen, Rastatt, Zunzweier, Durmersheim, Forchheim, Rentchen, Elsass, Oppenau, Herbolzheim, Mannheim, Karlsbad, Haxfeld, Karlsruhe, Berlin, Karlsruhe-Rindheim, aus der Pfalz, Hamburg, das kann ich gar nicht lesen, Wehr, aus Wehr, Mombach, Weil am Rhein, Saarland und Regensburg. 22 Uhr. Mann. Al, heute geht's aber früh ins Bett. Ich schalte mich kurz ins Schlafzimmer zu meinem Freund Al. Lieber Gott, wenn ich dir je etwas bedeutet habe, dann lass mich bitte einschlafen, bevor sie wieder an Sex denken. Oh, Al, das ist was, ha? Da, wie soll dein Sohn jetzt noch irgendwas werden, ha? Mein Sohn ist jetzt schon ein Mann, und zwar ein Blödmann. Ja, das Gefühl habe ich hier auch. Verschmitzt und schwer in Fahrt. Hey, lass mal, die sollen jetzt mal die Sau rauslassen. Bau, bau, bau. I don't know what to say. Oh, not another word to say. Charlie 2000. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. .11 Hallo Nachtschwärmer. Das ist heute meine vierte Sendung und es wird immer besser, finde ich. Und jetzt haben wir Folgendes, unser nächstes Gewinnspiel. Es gibt Orte, da geht's nur ums Vergnügen. Schnell und präzise. Danach nimm mich. Geht's heiß zur Sache. Und zwar gibt das wieder ein Internet-Gewinnspiel. Schafft ihr entspannt. Sind Sie bereit für ein kleines Spielchen? Ist wahnsinnig. Das ist schlimm. Werden wir uns verspäten? Rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Das Spiel beginnt. Seid ihr bereit? Attention! Das ist wieder unser Internet-Gewinnspiel. Schreibt bitte an studio@hitradio-ohr.de zwei Interpreten aus diesem Mix. Und es gibt wieder eine Mix-CD zu gewinnen, und zwar 70 Minuten live gemixt von DJ Rockhound, Resident, Charlie's Fun Factory und Nature One. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while drinking, it was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies. When I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Jetzt kommt die Werbung! I want it all! Fensterbau Brettschneider. Für beste Qualität und Kompetenz im Fensterbau schon lange bekannt. Jetzt auch Ihr Ansprechpartner, wenn es um Edelstahl, B- und Verarbeitung geht. Fensterbau Brettschneider. Direkt an der A5 in Orschweier. Ausfahrt Ettenheim. Fensterbau-Brettschneider.de. Das Warten hat bald ein Ende. Erlebnis der neuesten Generation für Jung und Alt kommt nach Aachen. Den Wind des Sommers und lass dich treiben, denn das Nachtleben hat wieder einen Sinn. Der neue Club der Superlative, bald nur in Aachen. Schule Leitenberger. Mit uns fahren Sie in eine gesicherte Zukunft. Starten Sie durch. Fahrschule Leitenberger in Offenburg. www.leitenberger.com. Hallo, ich bin Lutz Nippel, Ihr Pferdedoc. Ich betreibe die neue mobile Pferdepraxis in Appenweier. Beim Pferdedoc bekommen Sie ein breites Spektrum an ambulanten medizinischen Dienstleistungen rund ums Pferd. Auch für Notfälle immer erreichbar. Ihr Tierarzt Lutz Nippel, der Pferdedoc, kommt zu Ihnen. www.pferdedoc.net. Na, auch schon über 30 und jeden Abend schön brav zu Hause? Quatsch, denn es gibt ja die Originalbaden-Media Ü30-Feten mit den tollsten Livebands, Wahnsinnstimmung, tollem Ambiente und Partymoderator Frank Dickerhoff. Alle Termine und Partybilder gibt es im Internet unter www.badenmedia.de. In der Tat. Badens schönste Krone. Das Bier aus dem Kronenbrauhaus in Offenburg. City Center Kiel. 10.000 Quadratmeter, lichtdurchflutet. Ein Branchenmix, der all Ihre Wünsche erfüllt. 90 Minuten kostenfreies Parken, lange Öffnungszeiten. Herzlich willkommen im City Center in Kiel. City Center Kiel. Ihr fantastisches Einkaufs- und Erlebnisvergnügen in Kiel. An der B28. City Center in Kiel. Kennt das Single noch? On the Road Again, läuft zum ersten Mal. Charlie's 2000 ist wieder on the road. Und zwar am Samstag, den 13. Februar in Kapelrodig in der Festhalle. Das ist der Fasching Samstag. Und dann schon die Vorschau. Appenweier. Das haben wir allerdings eine Woche verschieben müssen. 17. April. Schwarzwaldhalle Appenweier. Und bis das neue Charlies aufgemacht hat, sind unsere DJs natürlich auch ein bisschen unterwegs. DJ Rockhound ist am Samstag in Schwerin im Zenit Club mit Charlie Nonois, Markus Gardeweg, Alex Christensen, House Rockers, Mike M. H4 und Hasemann. Es kommen noch weitere Termine dazu, Nachtschwärmer Söllingen, Rheinmünster Söllingen, Herbst Altenheim. Und ich würde mich freuen, wenn er wieder vorbeikommt. Da geht die Post ab wie früher. Mehr auch und alte Filme unter www.charlie2000.de. Filme von früher, von Partys, von Studios und so weiter. On the road again. Hey, with Charlie 2000 einen Termin. Gino Wild ist am 6.2. Lamm Dormersheim zur Après-Ski-Party. Noch mehr Action. Happening here on your Maximum Music Radio Station. So why is it got to be so damn tough? Hey Leute, bin ich denn hier im Saustall? Hey Leute! Jogging my style, they try to copy my style. Wir haben gleich 10:30. Hallo Nachtschwärmer. Noch mehr Action. Happening here on your Maximum Music Radio Station. So why is it got to be so damn hot? It's late. Wacht's auf. Jetzt kommt die volkstümliche Hitparade. Ja, dieser Song läuft bei jeder Faschingsparty. Kann man immer bringen. Ne? Ein Gewinner vom Internetgewinnspiel, Dominik Buch aus Rastatt, hat gewonnen. Gratulation. Steaming, armed with the Franklin's wheelie. salam peeping, not for the keeping. Uh-oh, pages beeping. When I'm out there seeking, creeping, chicken head speaking, your girl, I be freaking. Since your man, he be sleeping. Girl, stop your weeping. Later, we be raising the ceiling. Baby, you the here to give a good time. Picking up your call signs later in the former ride. You're the player's pick. Rolling with the big dogs, hanging with my clique. Punk, you better think twice, you don't want to trip. Put away your pistol, sip up on this crystal. Catch up on the insta, watch them honey dip. Jeans are rocking, those who the dudes be talking, hot cars and roads be blocking, we ball so girls be flocking, a lot of cherries popping, upstairs we're boots be knocking. I get my party on, until the early morning, I get my party on, we gonna party till the break of dawn. On the floor, light that haze, smoke that tro. Be careful, don't light that chick here. We throw up. I'm type crazy in here. I got low riders, no type for underwears. 99 bananas and strictly Belvedere. Winding my petite ass like I just don't care. Chicks grilling me, I'm like I just don't care. Cats filling me, cause all bottles over here. So cool, that's why they breeze over here. Running fingers in my hair and they checking out my gear. Wondering where I'm from and I'm not from here. Shorty breath not right, so I'm out of here. 22:36 Uhr, hier geht's hammerhart ins Wochenende. Und hier in Offenburg oder in der Ortenau, hier im Großraum, da ist natürlich voll der Fasching zurzeit. Übrigens, nach 12 könnt ihr mailen, dann machen wir ein paar Grüße per Mail. Bitte aber immer dazu schreiben, woher ihr schreibt. Und da haben wir jetzt ein Mail aus Marcel, viele Grüße aus Regensburg. Er hat ehemals im Ländle gewohnt und bekommt eine gute Qualität hier rein. Wunderbar, super. Ist das alles? Natürlich nicht. Das fette Paket. Nur solange der Vorrat reicht. Probably the best music coming up.

Wir sind hier mitten in unserem Telefon-Gewinnspiel. Unser Telefon-Gewinnspiel 0781 504 3311 nach Tremmer. Bring die Platte, oder wie? Das reicht auch, oder? Hammer 5 in der Bilden. Genau. Verrückt. Hyper, hyper. Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Party. Sonnenschein, Mondschein, schöner Schein. Geile Nacht, schwarzer Tag, Nacht zum Tag. Lauter, schneller, gnadenlos. All hits, all the time. Power Station. As if Ich will tanzen. Das sind die House Rockers, diese Vorgruppe von Scooter ist das. Und wir haben kurz vor 23 Uhr. Das ist die richtige Nachtschwärmerzeit, oder wie sehe ich das? Ich habe jetzt in der Leitung die Svenja aus Olsbach. Das ist Offenburg-Olsbach, ja? Ja, genau. Svenja, lass mal hören. Was hast du alles gehört? Also ich habe Luna gehört, Hermes House Band, Culture Beats, Aqua und Treppe los. Wow, das ist richtig. Super, Svenja. Spitze. Toll. Wir haben einen Gewinner. Gratuliere. Ganz toll. Dankeschön fürs Mitmachen. Im Galopp durch die Hölle und im Gesicht ein paar Kratzer. Wie geht's dir? Du bist auf Sendung. Willkommen beim Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Genau 23 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Hier ist Hitradio Ohr. Und hier geht's ins Wochenende. ¿Dónde están los siento las piernas? Hallo Blondies! Oh, euch habe ich natürlich nicht vergessen. Die doofe Witzecke. Ich habe das Jingle immer noch nicht gefunden, was ich früher hatte, aber das finde ich noch. Deswegen muss ich es jetzt selber sagen. Also, Blondie kommt an die Tankstelle und sagt zum Chef: Chef, könnte ich mal irgendeinen Draht bekommen? Steht da um die Ecke und ich habe da ein Problem. Mir ist der Schlüssel steckt innen und ich habe die Tür zugemacht. Gut, sagt er, kein Problem, hier ist ein Draht, ist ein Schweißdraht, aber bringen Sie ihn wieder zurück. Nach einer halben Stunde war noch nichts, da hat der Tankstellenwart mal seinen Lehrling losgeschickt. Schau mal da, guck mal, was die da machen. Der Lehrling geht los und kommt nach 10 Minuten lachend zurück. Chef, das müssen Sie sehen. Stellen Sie sich mal vor. Die Blondine steht außen mit dem Draht und versucht, die Türe aufzumachen. Innen sitzt eine zweite Blondine und sagt immer, links, mehr rechts. Ja, Nachtschwärmer, das ist aber ein Doppelwopper. Jetzt geht's weiter. Dann ruft die Blondine von innen, Mensch, beeil dich, es fängt gleich an zu regnen. Wir müssen das Verdeck zumachen. Das ist ja nicht normal. Man kann schon sagen, das ist ein Dumm-Dumm-Geschoss. Zu hart, hä? Nachtschwärmer. Männer sind Schweine. Traue ihnen nicht, mein Kind. Sie wollen alle seine. Weil Männer nun mal Manchmal, ich krieg mich immer noch nicht. Ah, das ist der Wahnsinn. Schickt uns Mails, Nachschau mal hier. Wir gehen auf jedes Mail ein. studio@hitradio-ohr.de. Yeah, Zum Ehebett, dann hast du King Kong zum Ehebett. Ja, Nachtschwärmer, das war damals ein von Scooter nachgemacht. Aber er hat es dann verbieten lassen. Fast besser wie das Original. El, was meinst du? Hä? Klingst du Scooter, El? Dieser Name war ja eigentlich für meinen Grabstein gedacht. Weiber, Weiber! Jetzt sind wir richtig im Technofieber, Nachtschwärmer. Jetzt kommt eine richtige Knaller von früher. Hey, mach mal richtig starke Ankündigungen. Jetzt kann die Post abgehen. Redemption. Wer kennt den Song noch? Mama mia, waren das Zeiten, ha? So, und die 12 Jahre ist das her? Geil! Das klingt langweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, ich bin schwer dafür. Es geht los! Yeah! Jetzt suchen wir wieder 2 Interpreten in diesem Mix. Wenn auch mehr drin sind, wir brauchen nur 2. Und dies bitte per Mail mitteilen an studio@hitradio-ohr.de. the lights, and I flow to the extreme. I rock a mic like a fan, light up the stage and watch it jump like a candy. Dance, dance, go rush the speaker that booms. I'm filling your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit fools out of your don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves. Das ist immer noch unser Gewinnspiel per Internet. Zwei Interpreten müsst ihr hier rausfinden und für euch ist es eigentlich gar kein Problem, denke ich mal. Ha? studio@hitradio-ohr.de. Die Mailadresse muss eigentlich schon jeder im Land kennen. Lösungen richtig eingehen. Wir haben eine Blondine hier, die wir dann ziehen. Ganz regulär. Also, jetzt machen wir erstmal Werbung, mailt weiter. Wir sind gespannt hier, was danach kommt. Die Werbung, hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung! Supergut. Hallo, wir sind's, die junge Raiffeisen Kinzigtal. Und das schon seit 75 Jahren. Wir feiern Jubiläum, das Geschenk erhalten Sie. Jeden Monat im Festjahr ein besonderes Angebot. 75 Jahre Raiffeisen Kinzigtal, die etwas anderen Märkte ganz in Ihrer Nähe. Hitradio Ohr macht Europa zum Hören.

Shake it all around the town with me now. What you gonna do, shawty? What you gonna do? What you gonna do, shawty? Bounce with me now. Take, take, take it down to the ground with me now. Shake. noch göttlicher. Lady Gaga. 23.34 Uhr. Hier ist der Gewinner von unserem Internetgewinnspiel. Und ich grüße nach NRW, Nordrhein-Westfalen, Bergisch Gladbach, an den Andreas Goos. Der hat eine Mix-CD gewonnen. Dankeschön. Das ist Charlie 2000 und zwar am Faschingssamstag, 13.02. in Kabel-Rodeck in der Festhalle. Da machen wir mal eine Riesenparty, ja? Und dann ist vorgesehen 17.04. Das ist um eine Woche verschoben worden. 17.04. Appenweier Schwarzwaldhalle. Schaut bitte auf die Internetseite von mir, da kommen wieder neue Termine dazu, immer wieder. www.charlie2000.de. Haben wir hier DJ Rockhound, Resident von Charlie Sun Factory ehemals und Nature One. Der ist morgen, heute, der fährt hier vom Studio direkt nach Schwerin in den Zenit Club. Da ist dabei Jolly Lonois, Markus Gardeweg, Alex Christensen, House Rockers und Mike MH4 Hasemann. Und noch ein DJ ist unterwegs. Ist unterwegs. Der Gino Wild. Im Lamm, Durmersheim. Am 6.2. zur Après-Ski-Party. Gehen und jetzt aber. Hey Leute, macht die Leitung frei. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Jetzt geht's los. humble, and I don't mind at all. I don't care if the third world flies, out of there I'm not surprised. Maybe I can watch all nations die, and I don't care at all. I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind at all. Genau, das ist es. 0781 504 3311. Ruft an, wenn ihr 5 Interpreten habt nach Trevor. Das ist immer noch unser Gewinnspiel. Ruft an, 5 Interpreten brauchen wir. Das waren schon weit mehr als 5. Wirklich jetzt die absoluten Hammer drin der letzten Jahre. Hä? Einen haben wir noch. Dann haben wir eine Mail bekommen vom FSV Hardig. Das ist in Karlsruhe. Die hören mit in der Kneipe. Von Hagemann Ralf. Hören Sie das? So klingt

Ihr müsst guten Sound haben, um hier mitzuhören, dass es voll rüberkommt. Schöner Bass, schöne Höhen. Top, super. So, der Zufall will es, dass der Hagemann Rolf aus Karlsruhe. Hallo, Rolf. Ja, hallo. Oder Ralf. Ralf oder Rolf? Ralf. Ah, Ralf. Und du bist in der Kneipe und du bist der Wirt? Ich bin der Wirt, ja. Ah, super. So, und wichtig, ich möchte jetzt von dir bitte 5 Interpreten hören. Gut, also das waren die Four Tops dabei. Irene Cara war dabei, Snap war dabei, Freddie Mercury war dabei und Dr. Alban war dabei. Genau. Super. Wie empfängst du uns? Über Kabel oder Internet? Über das Internet. Ah, super. Bleib dran. Das war super. Die Party-Police ist wieder im Einsatz gegen die organisierte Langeweile. Say this is crazy. Lass krachen. Kurz vor 12 und jetzt ist Zeit für... Auf geht's, Bum! Ja. Faschingszeit, Party Time. Thank you. muss auch mal sein in der Faschingszeit. Jetzt grüßen wir mal von den Mails, die wir da bekommen haben, wo überall zugehört wird. Essen, NRW, Kehl, Appenweier, Karpen. Es muss auch in NRW sein. Balingen, im Schwabenland, Durlach oder Balingen-Kaiserstuhl, weiß ich nicht. Karlsruhe-Durlach, München, Gießen in Hessen, Mainz, Gutach, das sind Schwarzwald im Kinzigtal, Saarbrücken, Bürstadt, aus Tschechien kriegen wir dann Mehl hier, Bergisch Gladbach, Schleswig-Holstein und Wachshorst. Dankeschön, Nachtschwärmer. Immer freitags, 21 bis 1 Uhr ist der liebe Charlie hier bei Hit Radio Ohr. Are you ready to party? Instagramer Spezialmix. Atzen, Deichkind und Culture Candela. 0:10. El, was gibt's Neues? Komm, du nervst hier. Also, wie ich vorhin schon sagte, ich habe euch was Tolles mitzuteilen. Was denn? Ab morgen werde ich nicht nur Schuhe verkaufen, ich werde auch Damenhandtaschen verkaufen. Nee, ehrlich? Dieser Grundschulabschluss macht sich jetzt langsam bezahlt. El, da musst du mehr bringen. Sorry, jetzt reicht's aber, mach Platz. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist El Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Nur über meine Leiche, Al. Charlie, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier gleich der Bundy-Kampfruf erscheinen. Nein, Al, jetzt nicht. Bundy! Die Party Police ist wieder im Einsatz gegen die organisierte Langeweile. Oh, yeah. Well. Some people say this is crazy. Lass krachen. Greifen wir immer wieder rein, der Erl. Du stehst kurz vorm Rauschen, Miss Erl. Danke! Bitte! Ivan war das. So, Nachtschwärmer, jetzt haben wir ein paar Grüße hier. Da haben uns fleißige Leute geschrieben per Internet. studio@hitradio-ohr.de. Das ist die heiße Mailadresse. So, ein ganz großes Dankeschön. Ein Jugendtraum wird hier in Erfüllung gehen. Der Manuel aus Heilbronn, Dankeschön. Dann hier weiter. Ich grüße euch und alle ehemaligen Euroradio und Powerplay-Hörer. Die gesamte Chefetage von Hitradio. Ja, wunderbar. Christian aus Durlach, Fan seit 1988. Und jede Woche ein, und diese Woche ein Hello aus Mainz vom Sascha. Dankeschön. Viele Grüße aus Regensburg. Er hat mal früher im Ländle gewohnt, das habe ich ja schon mal gesagt. Wer war es wieder? Der Marcel, genau. Patrick Klatt, wann kommst du mal nach München und drehst bei uns auf? Jo, mei, ja, wann komme ich mal nach München, nach Bayern? Ich war schon mal vor x Jahren in Bayern, im Löwenbräukeller. Und mein Junior, der kommt bald hin. Aus Pfaffenhofen an der Roth. Pfaffenhofen. Neuer Name erfinde ich wieder. Bei Neu-Ulm. Grüßt

Mr. Flair und You Somebody. Wir haben gleich 12:30. Hallo, Nachtschwärmer. Sommer, haben wir den Sound hier? Kann man den nehmen oder was? Ja. Von der Kanne. Geil, oder? Ah, die explosive Minute. Und now. Neues Bands on Hello. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück ein paar Jahre. Aber darf nicht vergessen, wir haben hier Faschingszeit. Bla bla bla bla. Genau. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Here we go now. It's a whole lifetime, and it never ends, cause all we have to do is hit rewind. Let's just stay in the moment, smoke some weed, drink some wine, reminisce, talk some shit, forever young is in your mind. Leave them off, they can't erase, neither space nor time. So when the director yells cut, I'll be fine. I'm forever young. Forever Young. Jekle David grüßt aus Basel. Das gibt's ja nicht, schreibt er hier. Wusste gar nicht. Vor 10 Jahren hat er schon zugehört. Super. Treuer Hörer aus Karlsruhe-Windheim. Der Ralf. Und noch ein Karl Huckfeld aus Schleswig-Holstein. Ja, wat denn, wat denn? Und weil es so schön war, noch eine Version. Das Original, DJ Space. Die heimliche Lust auf Ekstase, Freitag 3. Hit Radio A, einfach näher dran. Oh, Cox Bulletproof. Ja, da fällt mir gerade ein Film ein. Aus alten Tagen. Was gibt's wieder, Schuhverkäufer? Du regst mich hier langsam auf. Ich kann's einfach nicht glauben. Jeder blöde Arsch in der Welt macht Kohle. Da musst du halt was tun, aber bei den Kindern, ne? Ja, Kelly ist eine junge Frau und Bart ist ein Spanner. Ja, hast du irgendwelche Verdienstmöglichkeiten sonst noch? Erzähl mal. Warum moderierst du nicht eine Gameshow? Der Kandidat kommt raus und sagt, ich will $10,000. Du schaust ihn an, ich komm raus, zahle es und das Spiel ist vorbei. Das ist die Geschäftsidee. Und dieser Idiot Al. Super! Das machen wir. Verschwitzt. Das ist die Geschäftsidee. Schwer in Fahrt. Hey, weißt du, die sollen jetzt mal die Sau rauslassen. Bau, bau, bau. I know you're not afraid of the truth, girl. I know you're.

haben 0.52 Uhr, ich darf alle schon ins Wochenende entlassen, Nachtschwärmer. Wir hören uns dann nächsten Freitag wieder. Charlie 2000 in the mix of Radio One. Ja, Mann. Ja, Mann. Dieser Track muss in jeder angesagten Diskothek laufen. Sonst könnt ihr den Laden vergessen. Ja, Mann. Kommt aus Frankreich. Nachtschwärmer, das war's dann langsam. Ich sag schon mal Dankeschön. Das ist übrigens die aktuelle Alex Christensen. DJ Rockhound Remix. Der Club ist die Macht. So heißt der Song. Ja, Mann. Ich bin übrigens auch bei, oder Radio Ohr auch, bei Facebook. Guck mal darauf. Und bei Wer kennt wen? Besuch mich bitte mal bei Wer kennt wen? Und klickt an, dass ihr mich kennt. Und www.charlie2000.de oder alte Videos seht ihr auf YouTube von mir, von früher. geht. Endlich geht er weg. Na ja, tschüss. Da. Du siehst mich wieder. Leider. Tja, das war's dann ja wohl, ne? Ist eigentlich schade, ich fand das total gut bei euch. Ich muss jetzt nach Hause, mein Mate-Tee brennt. 1 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Marc Strucken. Super-GAU für Toyota, weil die Gaspedale klemmen.